Rádio Mama Terra, FM 96.0, Cidade de Hamburgo. Música, notícias, cultura e variedades. Pode chegar que a casa é sua. O Brasil é aqui e agora. Eine Sendung auf Deutsch und portugiesischer Sprache. Wenn sie mich sahen, zogen sie demonstrativ die Hemden hoch, damit ich auch alle ihre Waffen sehen konnte. Hinter all dem steht eine politische Organisation, die das alles finanziert. Wer erschoss Chico Mendes? Eine Reise nach Acre. Einen Tag vor Weihnachten. Die letzten Geschenke sind gekauft und im Auto verstaut. Wir machen uns auf den Weg in die Berge. Ich schalte das Radio ein. Und dann eine dieser kurzen Meldungen. Mendes war als Präsident der lokalen Bauerngewerkschaft, vor allem aber als engagierter Umweltschützer, auch außerhalb Brasiliens bekannt. Er setzte sich insbesondere für die Amazonas-Regenwälder ein und wurde als erster Brasilianer mit einem Umweltpreis der Vereinten Nationen geehrt. Okay. Was? Fragt mich Romao, mein brasilianischer Freund. Chico Mendes ist tot. Romao ist völlig aufgeregt, als könne er die Nachricht nur falsch verstanden haben. Deu pra ver, assim, conversando com ele, que ele tinha clareza que ia ser assassinado em menos de mês. Er ahnte schon, dass in einem Monat tot sein würde. Und doch lachte noch über die Situation. Meinte noch, sie würden ihn mehr aus Dummheit töten und nicht, weil wirklich ein Feind sei. Wenn man ihm nur genügend Zeit ließe, würde sie noch überzeugen, ihn nicht zu töten. Ich war klein. Ich bin schon nicht groß, aber er war noch kleiner. Mit einem Schnurrbart und einem dicken Bauch, da war kein Glamour von Hollywood. Doch er besaß eine große Gabe. Er konnte Menschen von seinen Ideen überzeugen. Für Ende Januar hat er uns zu sich nach Chapuri eingeladen. Es wird für uns ein trauriges Weihnachtsfest. In der Zeitung lese ich einen Brief, den Chico Mendes am 5. Dezember schrieb. Ich will keine Blumen für meine Beerdigung. Die würden ja doch nur dem Wald entrissen. Ich wünsche mir, dass mein Tod die Straffreiheit jener professionellen Killer innerhalb der Polizei beendet, die seit 1975 schon mehr als 50 Menschen auf dem Gewissen haben. Menschen, die versuchten, den Amazonas zu schützen und zu zeigen, dass Fortschritt auch ohne Zerstörung möglich ist. Adeus, es war ein Genuss. Ich reise nach Chapuri, um den Tod zu treffen. Von ihm befreit mich keiner, da bin ich mir sicher. Ich bin kein Fatalist, nur Realist. Ich habe bereits mitgeteilt, wer mich töten will. Doch es sind keine Vorkehrungen getroffen worden. Nicht erst seit gestern verfolgt mich der Polizeichef von Acre, Mauro Esposito. Ich habe keinen Zweifel daran, dass meine Mörder auch diesmal davonkommen werden. Denn nun entzog mir der Polizeichef auch noch meinen Waffenschein. Er behauptet, ich stände in Verbindung mit einer kommunistischen Organisation. Damit meint er die Ford Foundation in den USA. Es ist nicht zu glauben. Wenn ein Abgesandter des Himmels kommen und mir garantieren würde, dass mein Tod unseren Kampf stärken würde, dann würde es der Mühe wert sein. Aber ein öffentlicher Trauerakt rettet den Amazonas nicht. Zunächst scheint es so, als würden die Menschen nach seinem Tod alles tun, um diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Politiker in der ganzen Welt diskutieren über die Vernichtung des Regenwaldes. Die Weltbank entscheidet sich gegen neue Großprojekte im Amazonasgebiet. Verträge über den weiteren Export von Tropenholz werden storniert. Die brasilianische Regierung sieht sich gezwungen, ein Umweltministerium zu schaffen. Doch die Nachrichten, die wir aus Acre erhalten, klingen anders. Chicos Mitstreiter im Kampf gegen die Vernichtung des Regenwaldes, sein Bruder Sousa Mendes, sein Cousin Raimundo Barros, der landwirtschaftliche Berater der Kautschukzapfer Gomercindo Rodriguez, Der Gewerkschaftsführer in Chapuri, Julio Barbosa, stehen noch immer auf den ersten Plätzen einer berüchtigten Todesliste. Am 6. April wird dann das Haus von Osmarino Amancio Rodriguez beschossen. Auf unsere besorgte Anfrage antwortet der Minister für öffentliche Sicherheit von Acre, es habe sich wohl um ein Missverständnis gehandelt. Man habe dort Vögel gejagt. Ein Sicherheitsrisiko habe in keinem Moment bestanden. Wir beschließen, nach Acre zu fahren. Abflug Rio de Janeiro morgens um 5. Ankunft in Rio Branco um 4 Uhr nachmittags. Ein Bummelflug, der einzige, den es gibt. Die Hauptstadt des Bundesstaates Acre liegt am äußersten Westzipfel des brasilianischen Amazonasgebietes, direkt an der Grenze zu Bolivien und Peru. Hundemüde machen wir uns auf den Weg zum Busbahnhof. Vom Dach des Fahrkartenschalters aus kontrollieren Polizisten in Zivil das Geschehen. Es gibt im Bundesstaat Acre nur eine Landstraße. Als Fremde fallen wir sofort auf. Romao, ein Schwarzer mit Jimi Hendrix Frisur, und ich, die rothaarige Gringa. Der Bus kommt. Er sieht aus, als würde er zusammenfallen. Die Sitze sind kaputt. Alle paar Minuten fahren wir durch ein Schlagloch und landen dann mit dem Kopf an der Decke. Rechts und links ein paar Holzhäuser, zwei heruntergekommene Motels und dann nur noch Weiden ohne Vieh. Es fängt an zu regnen. Die Straße wird zur Schlammpiste. Der Bus schaukelt immer bedrohlicher. Oft scheint es so, als ob er im nächsten Moment umkippen würde. Die Leute schreien. Ein paar Jugendliche beginnen, Zuckerrohrschnaps zu trinken. Auf ihrem Kassettenrekorder spielen sie immer wieder die gleiche Kassette mit Lambada-Schlager. Der Alkoholrausch macht sie für den Rest der Fahrt zu Helden. Die Angst wird weggegrölt. Ich starre in die Landschaft. Kein Wald mehr, weit und breit zu sehen. Alles abgebrannt. Nur noch Gestrüpp und dürre Steppe. Anfang der 70er Jahre hatte der Gouverneur von Acre die Viehzüchter aus dem Süden Brasiliens mit dem Versprechen angelockt, hier gäbe es gutes, besitzloses Land. Das Sammeln von Kautschuk und Paranüssen, der traditionelle Lebenserwerb, gehöre abgeschafft. Auch in Acre müsse das 20. Jahrhundert anbrechen. Hier solle Rindfleisch produziert werden. Man musste nur den Wald abbrennen, um an die Regierungssubventionen und die Steuererleichterungen zu kommen. Ob auf dem Lande dann tatsächlich Viehzucht betrieben wurde, überprüfte niemand. Heute ist alles Weideland, aber ohne Vieh, weil die Fazendeiros keines haben. Aber auch ohne Vieh ist das ein gutes Geschäft. Ein Landbesitz im Amazonasgebiet ist ohne Wald auf dem Immobilienmarkt 5-mal so viel wert wie mit Wald. Nach 4 Stunden Fahrt bleibt der Bus stecken. Wir warten durch knöcheltiefen Schlamm. Die meisten Passagiere sind sowieso barfuß. Wir warten. Die Regierung beschäftigt einen Traktordienst, der dann kommt und die steckengebliebenen Fahrzeuge herausholt. So kommt sie um die längst fälligen Straßenreparaturen herum. Es ist längst nach Mitternacht, als wir in Brasilia ankommen. 8 Stunden haben wir für 70 Kilometer gebraucht. Im Ort ist es dunkel. Bescheidene Holzhütten neben einfachen Steinhäusern, eins neben dem anderen, eine lange Straße lang. Wir trauen uns nicht, nach Osmarinos Haus zu fragen, nur kein Aufsehen erregen. Wir übernachten in einem kleinen, schmutzigen Hotel mit der Aufschrift zur Grenze. 50 Meter weiter fängt Bolivien an. Brasileia erwacht sehr früh. Um 6 Uhr morgens, wenn noch Dunst über der Siedlung liegt, ist schon alles auf den Beinen. Mit einem Brot unter dem Arm halten die Leute ein Schwätzchen auf der Straße. Das Gewerkschaftshaus liegt schräg gegenüber von unserem Hotel. Ein altes Holzhaus mit Veranda. Die Gewerkschaft von Brasileia war die erste, die 1975 von Seringueros und Landarbeitern gegründet wurde, um sich gegen die Großgrundbesitzer zur Wehr zu setzen. Hier begann der Kampf von Chico Mendes. Er wurde der erste Gewerkschaftssekretär. Wilson Pinheiro, der erste Präsident des Syndikats. Osmarino Amancio Rodriguez hat uns schon erwartet. Ein kleiner, dunkelhaariger Mann im ärmellosen T-Shirt, Shorts und Sandalen. 31 Jahre ist er alt. Doch Falten haben sich tief in sein Gesicht eingegraben. Von den 4 Polizisten, die ihm auf Anordnung des Ministers für öffentliche Sicherheit Schutz gewähren sollen, ist weit und breit keiner zu sehen. Von Osmarino will ich wissen, wie alles anfing. Os fazendeiros vieram com advogados. Existia queima de casa, expulsão de seringueiro, mas a gente não sabia como enfrentar isso. Die Fazendeiros, die mit ihren Anwälten in die Region gekommen waren, vertrieben uns von unserem Land, brannten unsere Häuser nieder. Die Großgrundbesitzer kamen mit der Einstellung, die Herren des Landes zu sein. Das war etwas, was uns völlig fremd war. Wenn wir auch so gedacht hätten, hätten wir viel größer ein Recht auf das Land gehabt. Essa vontade de ser dono da terra, da floresta, né, de tudo isso, a gente teria até mais, teria muito mais direito do que eles, porque a gente nasceu e se criou aqui. 30.000 Seringueiros waren schon über die Grenze in den Urwald von Bolivien geflohen, als Chico Mendes und Wilson Pinheiro die Empaches, eine Art friedlichen Widerstand, erfanden. Sobald jemand erfuhr, dass ein bestimmtes Waldgebiet abgeholzt oder niedergebrannt werden sollte, trommelte er alle Familien zusammen, die dort lebten. Männer, Frauen und Kinder besetzten dann die Zufahrtswege, um mit einem Ball aus Körpern den Wald und ihre Hütten zu schützen. Beim ersten Mal ging es um den Seringal Carmen. Am Anfang waren wir 18, schließlich waren wir 60, die die Fazenderos daran hinderten, abzuholzen und die Gegend hier zu säubern. Sie holten die Polizei zu Hilfe. Ja, selbst Soldaten rückten an, um zu intervenieren. Aber diesmal standen sie organisierten Seringueros gegenüber, die einfach blieben. Surgiu a criação dos sindicatos. Então isso fez com que o movimento tomasse um pique, assim, bem... Als die Gewerkschaft wirklich damit begann, gegen die Großgrundbesitzer zu kämpfen, und die begriffen, dass sie es nicht mehr nur mit Einzelnen zu tun hatten, deren Hütten sie einfach niederbrennen konnten, da schlugen sie zurück und begannen systematisch die Leute zu erschießen, die die Gewerkschaft leiteten. Osmarino zeigt auf die Einschusslöcher, die noch deutlich in der Wand hinter ihm zu sehen sind. Wilson Pinheiro, der Gewerkschaftspräsident von Brasileia, war 1980 das erste Opfer. Zwei professionelle Killer erschießen ihn an dem Schreibtisch, an dem nun Osmarino vor uns sitzt. Von der Veranda aus mischt sich ein älterer Seringueiro ein. Als damals der Fazendeiro Nilo unseren ersten Präsidenten umbringen ließ, hat sich ein Haufen Leute zusammengetan, hat ihn auf der Straße gestellt und ihn ebenfalls umgelegt. Hier wird das anders aussehen, wenn sie ihn, er deutet auf Osmarino, wirklich töten. Gott schütze uns, dass das nicht passiert. Denn hier würde das nicht wie in Chapuri ausgehen. Chico Mendes musste damals erst einmal untertauchen. Er hat Gewalt als Mittel immer abgelehnt. Die Bewegung war am Ende. Die Gewerkschaftsposten in Brasileia wurden von Strohmännern der Großgrundbesitzer übernommen. Und die haben die Gewerkschaft mit juristischen Tricks immer noch im Griff. Das soll nun anders werden. Die Vorbereitungen für eine neue Vollversammlung der Kautschukzapfer und Landarbeiter sind in vollem Gange. Hinter dem Gewerkschaftshaus wird ein Ochse geschlachtet. Ein paar Frauen bauen eine provisorische Küche auf. Morgen soll durch eine Statusänderung der Weg zu einer selbstbestimmten Gewerkschaft wieder freigekämpft werden. Osmarino lädt uns ein, mit ihm nach Hause zu kommen. Sein Haus liegt am anderen Ende der Kleinstadt. In dem blau gestrichenen Pfahlbau drängen sich auf 60 Quadratmetern Seringueros zusammen, die aus weit entfernten Gegenden Nachrichten überbringen. Es sind Nachbarinnen, Kinder und Hunde da. In einer Ecke sitzen drei Polizisten und reinigen ihre Pistolen. Es scheint sich um ein geheiligtes Ritual zu handeln. Einer von ihnen nimmt mich schließlich mit nach draußen und deutet am Ende des kleinen Gartens auf ein paar Büsche. Hier lagen die Pistoleros am 6. April im Hinterhalt. Am späten Abend streckt sich einer nach dem anderen auf dünnen Schaumgummimatratzen auf dem Boden aus. Ein merkwürdiges Nachtlager. Wir sind 12. 5 Seringueros, 4 Polizisten, Osmarino, Romao und ich. Adilia, eine Frau aus dem Solidaritätskomitee von Rio Branco, schläft in der Hängematte. Dazwischen Waffen der verschiedensten Art. Macheten, Vorderlader, die aussehen, als hätten sie schon 50 Jahre auf dem Buckel, Pistolen. Meine Feinde sind die Moskitos, die sich in Scharen auf mich stürzen. Wie ein Vater erzählt Osmarino uns allen gute Nachtgeschichten. Nur langsam begreife ich, es sind alles Witze über den Tod. Am nächsten Morgen zeigt Osmarino uns vom Auto aus ein paar Gestalten, nennt ihre Namen. Ihr Beruf ist stadtbekannt. Pistolero, Killer auf Gehaltsliste. Nicht nur im Bundesstaat Acre halten sich die Fazenderos kleine Privatarmeen. 70.000 sollen nach Angaben der rechten Großgrundbesitzerpartei UDR bereits unter Waffen stehen. Schon am Vortag sind eine ganze Reihe von Pistoleros in der Stadt aufgetaucht. Ob sie es auf die Vollversammlung abgesehen haben? Einige schlafen nur ein paar Häuser von Osmarinos Haus entfernt. Trotzdem will Osmarino die vier Polizisten, die ihn auf Schritt und Tritt begleiten sollen, in den nächsten Tagen vom Dienst suspendieren. Er ist ihnen sowieso immer ein paar Schritte voraus. Ein richtiger Anführer. Viel Sicherheit können sie ihm also nicht bieten. Und dann kommt noch hinzu, sie essen ihn arm. Für die Verpflegung dieser vier kräftigen Männer muss er selbst aufkommen. Ein unlösbares Problem für einen Seringero, der derzeit ohne Einkünfte ist. Ich sehe schon den Spendenaufruf deutscher Ökogruppen vor mir. Zwecks Erhaltung von vier Polizisten sammeln wir heute... Die kleine Stadt ist voller Seringeros. Die meisten haben 2 bis 3 Tagesmärsche durch den Wald hinter sich. Viele haben ihre Frauen und Kinder mitgebracht. Dazu ein Huhn oder einen toten Affen. Auch Chicao, der Sänger der Seringeros, ist gekommen und baut sich auf der Straße mit seiner Gitarre auf. Der Seringero kämpft hart, doch er hat nichts davon. Die Arbeit beginnt ganz früh im Morgengrauen, wenn der Wind noch kalt bläst. Ich zünde ein Feuer an und koche einen Kaffee, erhitze auch die Bohnen und gebe Mehl hinzu. Das ist mein täglicher Eintopf. Den Rucksack auf dem Rücken, das Messer in der Hand, den Schnaps in der Tasche, die Machete am Gürtel, die Laterne auf den Kopf gebunden, mache ich mich betend auf den Weg. Den ersten Baum bitte ich um Verzeihung, dass ich ihm seine Milch nehme, um meine Familie zu ernähren. Ich räuspere mich laut, um den gefleckten Jaguar und die Kobras zu erschrecken. Schon früh am Morgen sehe ich der Gefahr ins Auge, doch ich fürchte mich vor nichts. Um 1 Uhr in der Frühe gehe ich los. Um 5 Uhr nachmittags schleppe ich meinen müden Körper nach Hause. Der Magen knurrt. Den Kautschuk schütte ich in einen Bottich und gehe weiter nach Hause, um endlich meine Bohnen zu essen. Auch ich bin ein Seringero aus diesem großen Volk. Eu sou acreano, filho da terra mesmo. Meu pai vivia aí, e aí criou a gente, depois faleceu e a gente permanece ainda aí. Na seringa mesmo eu comecei a trabalhar com... Ich bin acreano, ein Sohn dieser Erde. Mein Vater lebte schon hier. Hier bin ich aufgewachsen und hier bin ich geblieben. Mit 7 Jahren habe ich angefangen, Kautschuk zu zapfen. Mit 18 kannte ich keine Straße und kannte auch Brasilia nicht. Das sind von meiner Hütte nur rund 97 Kilometer. Heute bin ich 40. Seit 33 Jahren zapfe ich jetzt schon die Milch aus den gleichen Bäumen. Ich habe Glück. Ich habe noch 200 Bäume zu zapfen. Aber es gibt Companeros, denen sind nur 20 Bäume geblieben. Obrigado, seringueira, pela boa produção, porque com o teu leite eu tenho alimentação. O teu sangue é apreciado, faz veículo rodar no chão, faz o pneu de carro e também o pneu de avião. Por isso é que nós pedimos a tua punição, a castanheira e a seringueira desta grande nação. Die Vollversammlung beginnt. An die 800 Männer und Frauen drängen sich in der Tanzgaststätte des Ortes. Stunde für Stunde werden in der drückenden Hitze die beiden Statutsvorschläge vorgelesen. Ein juristischer Passus nach dem anderen. Die Menge harrt geduldig aus. Die Strohmänner der Fazenderos sind auf 100 Meter Entfernung an ihrer ordentlichen Kleidung zu erkennen. Einer hält sich krampfhaft an einem Herrenhandtäschchen fest. Die Stimmung ist angespannt. Ein junger Mann mit Schnurrbart und hohem Strohhut versucht mehrfach, aus Marino nahe zu kommen. Schon am Vortag ist er uns in einem Imbiss aufgefallen. Aus Marino greift schließlich zum Mikrofon. Ich stehe auf der Todesliste. Und schon beim letzten Treffen der Seringueros haben sich Leute eingeschlichen, die mit unserer Versammlung nichts zu tun haben. Heute gibt es hier eine Person, die ich noch nicht kenne. Und ich wünsche mir, dass der Companiero Metut mir meine Bitte verzeiht. Aber er soll jetzt auf die Bühne kommen und sich uns allen vorstellen. Ich will nicht einfach einen ohne Grund verdächtigen. Der Mann mit Hut betritt nach einigem Zögern die Bühne. Wie heißen Sie? Wanderlei. Wanderlei, Companiero, ich möchte dich bitten, dich vorzustellen und uns zu sagen, woher du kommst. Oder kennt ihn sonst jemand hier? Ich lebe an der alten Straße in der Höhe des Kilometer 22. Und wer mich gut kennt, ist Osmarinos Vater. Ich bin nämlich mit einer seiner Nichten verheiratet. Die juristische Lesung wird fortgesetzt. Nachmittags um 5 endlich die Abstimmung. Der Statutsvorschlag von Osmarinos Gruppe gewinnt mit 2/3 Mehrheit. Der Weg zu Neuwahlen ist frei. Wir fahren zum Essen in Osmarinos Haus. Dann geht es zum Versammlungslokal zurück. Nun soll gefeiert werden. Osmarinos Tanzkünste sind berühmt. Zu 15 drängen wir uns auf der Ladefläche des Gewerkschaftsjeeps. Auf der Hauptstraße kommt uns auf einmal ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Als er gegen den Transformator am rechten Straßenrand fährt, wird es im ganzen Viertel dunkel. Unser Wagen hält, während der LKW über die linke Straßenböschung auf ein offenes Feld fährt, dort kehrt macht und nun plötzlich auf die Breitseite der Ladefläche unseres Wagens zurast. Es ist wie ein Albtraum. Es geht alles so schnell, dass ich kaum noch einen Gedanken fassen kann. Romao und ein Polizist springen vom Wagen. Im letzten Moment gibt unser Fahrer Gas. Nur um Haaresbreite verfehlt uns der Laster und rast weiter in die Dunkelheit. Dann höre ich nur noch ein großes Krachen. Wir laufen über die Straße. Es fallen Schüsse. Ich kann nichts sehen, es ist stockdunkel. Ist das ein Hinterhalt? Manuel, der Fahrer, läuft an mir vorbei und entsichert seine Waffe. Jemand brüllt, alle zurück, wir müssen ins Haus. Im Scheinwerferlicht sehe ich, dass der LKW 50 Meter weiter in eine Mauer gerast ist. Niemand ist verletzt. Der Fahrer des LKWs hat unerkannt ins Unterholz fliehen können. Die Polizei kommt. Sie wollen den LKW mit der Aufschrift Eigentum des Landwirtschaftsministeriums sofort bergen. Eine Spurensicherung gibt es nicht. Sie haben auch schon eine Erklärung parat. Ein betrunkener Jugendlicher habe den LKW für eine Spritztour geklaut. Im Haus reden alle durcheinander. Genau so haben sie es bei Chico Mendes gemacht. Sie haben alles beseitigt, ohne auch nur einen Fingerabdruck zu sichern, noch in der gleichen Nacht. Osmarino rennt wie ein Gefangener von einer Wand zur anderen. Peña, ein älterer Seringero, gibt ein Telefoninterview. Das Ganze war ziemlich hart für uns. Beinahe hätten sie 12, 13 Personen ins Jenseits geschickt. Hier ist dicke Luft, es ist wirklich gefährlich. Wir brauchen bessere Sicherheitsmaßnahmen. Osmarino hat zwar 4 Militärpolizisten zu seinem persönlichen Schutz, aber inzwischen braucht es hier ein ganzes Bataillon. Inzwischen sind alle, die mit ihm zusammen sind, in Gefahr. Es sieht wirklich schlecht aus. Wir reden die ganze Nacht. Morgens um zwei sind wir alle etwas ruhiger geworden. Romau, typisch Soziologe, ist schon bei den Hintergründen. Quando eu vi aquele caminhão em cima da gente, eu senti que a gente estava pertíssimo dos assassinos do Chico Mendes. Chegou perto deles, assim, muito mais rápido do que eu pensava. Als der LKW auf uns zukam, wusste ich, dass wir den Mördern von Chico viel schneller auf die Spur gekommen waren, als wir uns hätten träumen lassen. Diejenigen, die Osmarino und alle an seiner Seite töten wollten, sind auch die, die Chico töteten. Quando ele apostou na ecologia, ele chegou e disse o seguinte: Chico hat es geschafft, Machtstrukturen innerhalb Acres zu zerbrechen, als er die ökologischen Fragen ins Spiel brachte. Er überzeugte die Seringueros, dass das Leben im Wald besser ist als das Leben in der Stadt, dass dies eine Alternative ist und nicht etwas Rückstandes, dass sie kein geklärtes Wasser brauchen, solange die Flüsse sauber sind, und dass die Malaria sich erst ausbreitet, wenn die Bäume gefällt werden. Und dass sie auch keine Straßen und Großprojekte brauchen. Denn der Wald gibt ihnen fast alles, was sie zum Leben brauchen. Holz zum Hausbau, Stroh zum Dachdecken, frisches Wild, Fische aus den Flussläufen. Das Sammeln von Latex und Paranüssen bringt ihnen fast doppelt so viel, als eine Bauernfamilie sonst im Amazonas verdient. Ele convenceu principalmente os homens do Banco Mundial, da ONU e todos esses poderosos do mundo. Chico durchbrach die Isolation, in der die Menschen im Wald lebten, und überzeugte nicht nur die Seringueros, sondern auch die Herren der Weltbank, der UNO und der anderen Mächte. Er bewegte die amerikanischen Geldgeber, die Kredite für die BR-364 zu stoppen, eine Straße, auf der das Holz abtransportiert werden sollte. Und er starb, weil er all die Leute, die von der Zerstörung des Amazonasgebietes lebten, um viel Geld brachte. Denn er stoppte die Geldströme, die für die Zerstörung des Waldes bestimmt waren. Und deshalb werden sie auch versuchen, dich, Osmarino, und all die anderen Nachfolger zu töten. A gente contava que aqui o pessoal morria, que o pistoleiro matava a gente, matava nossos companheiros, matava os índios, matava os seringueiros. Wenn wir außerhalb von Acre erzählten, dass hier die Menschen umgebracht werden, dass die Pistoleros Indianer und Seringueros töten, geglaubt hat man uns als erst, als die ersten Fernsehteams kamen. Perguntava, da onde nós éramos. A gente dizia, do Acre. Aí dizia, ah, o Acre, onde é que ficou? Ich weiß noch genau, als wir zu dem ersten großen Treffen in die Hauptstadt Brasilia kamen, fragten uns die Leute, von wo wir denn herkämen. Und wir antworteten aus Acre. Ach, meinten sie, wo liegt denn Acre? Ist das dort, wo es nur Jaguare und Indianer gibt? Das machte uns wütend. Niemand hatte je von uns gehört. Wir hatten ab und zu so ein Papier erhalten von all diesen Organisationen, die den Begriff Ökologie verwendeten. Aber in den Papieren war immer nur von den Fischen, dem Wild, der Fauna und Flora die Rede. Sie vergaßen immer die Indianer, die Seringueros, die den Wald hüten. Doch nach diesem ersten Treffen bekamen wir Hilfe. Da konnten wir erst einmal Luft holen. Indianer als Hüter des Waldes, das versteht jeder westliche Mensch sofort. Aber auch die Seringueros, die in der Zeit des großen Kautschukbooms noch wie Soldaten in den feindlichen Urwald geschickt wurden? Sie konnte man sich kaum als Hüter des Waldes vorstellen. Chico Mendes gründete nicht nur eine neue Gewerkschaft im Nachbarort Chapuri, sondern auch mit den Indianern den Bund der Povos da Floresta, der Völker des Waldes. Er muss voller Ideen gesteckt haben. Wälder als Erntereservate, so ähnlich wie geschützte Indianergebiete, damit wollte er die Zukunft der Wälder der Kautschukzapfer sichern. Und zusammen mit einer amerikanischen Umweltorganisation hatte er für Paranüsse als neues Eis- und Joghurtaroma in New York geworben. Seitdem exportieren die Seringueros unter Umgehung aller Zwischenhändler jährlich 240 Bruttotonnen Paranüsse für den doppelten Preis. Chico tinha o apoio de todos os sindicalistas do Acre, de todos nós. A gente confiava o Chico. Der Kampf, den Chico gegen die Vernichtung des Waldes führte, war im Ausland viel anerkannter als hier, wo er nur auf die Unterstützung der Gewerkschaftsmitglieder zählen konnte. Foram tantos os interesses da morte de Chico Mendes que eles rapidamente montaram uma farsa. Rapidamente. Es gibt so viele Leute, die den Tod von Chico wollten, dass sie alle ganz schnell eine Geschichte montierten, dass sie Mörder fanden, die man rasch präsentieren konnte, um den Volkszorn zu beschwichtigen. Und jetzt versucht man schon zum sechsten Mal in diesem Jahr, dich umzubringen. Bei Chico haben sie auch mehrere Anläufe gebraucht. Der Apparat, der Chico tötete, ist intakt und funktioniert immer noch. Wie oft habe ich in den letzten Tagen gehört, dass Darcy und Dari Alves im Gefängnis sitzen, weil man Täter vorzeigen muss. Und dass Alvarino Alves und sein Sohn Chilinho noch frei sind, weil die besser schießen können und noch einige Aufträge zu erledigen haben. Ich frage mich, für wen die Polizei eigentlich arbeitet. Sie hat jedenfalls keinen dieser Leute hinter Gitter gebracht. Darcy Alves, nach seinem eigenen Geständnis der Todesschütze, und sein Vater, der Fazendero Dalí Alves, der als Auftraggeber verdächtigt wird, haben sich freiwillig gestellt. Die Nachricht über unseren nächtlichen Zusammenstoß hat sich in Windeseile herumgesprochen. Isamar Mendes, Chicos junge Witwe, ruft aus Chapuri an. Aus Sorge um Osmarino will sie ihre Auslandsreise verschieben. Comercindo Rodriguez trifft noch in der Nacht in Brasilea ein. Der Agronom und Fachmann für kooperativen Aufbau ist Berater der Gewerkschaft. Doch alles, was an einen Intellektuellen mit Universitätsabschluss erinnert, hat er abgelegt. Der 30-Jährige ist selbst zu einem Mann aus dem Wald geworden. Auch ihm hat die Familie Alves den Tod geschworen, nachdem ein Teil ihres Landes enteignet und zu einem der ersten Erntereservate erklärt worden war. Comercindo war zusammen mit Chico bei der entscheidenden Blockade im Seringal Cachoeira dabei. A partir do momento em que se teve a notícia de que iriam entrar fazendo... Als wir die Nachricht erhielten, dass die Großgrundbesitzer die Region rund um den Wasserfall abholzen wollten, organisierten sich die Leute aus den umliegenden Seringals. Wir waren rund 300 Männer und Frauen, die sich zu dieser Blockade verabredeten. Wir blieben direkt an der Einfahrt zur ersten Hütte, um das Eindringen der Fazendeiros zu verhindern. Über uns alle hinweg konnten sie ja nicht fahren. Cachoeira hat eine Fläche von 25.000 Hektar. Als erster erschien Darli Alves mit einer Besitzurkunde über 6.000 Hektar. Bei unseren Nachforschungen stellten wir fest, dass man ihm die 6.000 Hektar Land umsonst überschrieben hat. Man hatte ihm gesagt, du bekommst dieses Land, säuberst es von den Seringueiros und fängst mit dem Kahlschlag an. Dann können wir den Rest in Ruhe erledigen. Im letzten Jahr beschäftigte Dali Alves rund 30 Pistoleros, aber nur zwei oder drei Landarbeiter auf seine Fazenda. Mit den 30 Pistoleros konnte er auch für die anderen Großgrundbesitzer die Schmutzarbeit machen. Mit Dali wollte sich dann auch keiner anlegen, denn er war immer in Begleitung einiger seiner Revolvermänner. Die Woche über waren die Pistoleros auf Dalis Fazenda und trainierten. Am Wochenende kamen sie in die Stadt, um einen draufzumachen. Und von Zeit zu Zeit brachten sie einen um die Ecke. So töteten sie im Juni den Stadtrat Ivai Regino, dann Cidibero, dann Minero, einen Mann, der ganz allein lebte. Eine ganze Reihe von Leuten wurde auf diese Weise im letzten Jahr umgebracht, bevor es schließlich zum Tod von Chico Mendes kam. Die meisten Toten gingen auf die Rechnung der Bande von Dali Alves. Wir wussten das immer. Und heute erst erklärt auch die Polizei, Beweise dafür zu haben. Hinter all dem steht eine politische Organisation, die das alles finanziert, die diese 30 Pistoleros unterhält. Dali hatte nicht das Geld, um 30 Pistoleros zu bezahlen. Und Pistoleros arbeiten nicht. Arbeiten heißt für die jemanden umlegen. Dali organisiert also die Dreckarbeit. Dahinter stecken Großgrundbesitzer, Politiker mit ihren Wirtschaftsinteressen. Die meisten Pistoleros laufen noch frei herum. Heute sind sie zum Beispiel in Brasilea. Es sind nicht mehr alle 30, dafür war die Luft zu dick. Aber die Spezialisten sind geblieben, die, die wirklich gut schießen können. Chilinho zum Beispiel und Benedito Rosa. Nur vier werden per Haftbefehl gesucht. Alvarino Alves und die drei Brüder Minerino. Wir haben ganz viele auf dem Gewissen. Das sind Killer, die wirklich gut treffen, wie in den alten amerikanischen Western. Quatro deles estão foragidos, né? Que é o Alvarino e mais os três irmãos mineirinhos, que foram executores de vários crimes só no ano passado e tem vários crimes nas costas, né? São pistoleiros de atiram muito bem e são extremamente rápidos. São pistoleiros mesmo, tipo gunmen do velho oeste americano. Den nächsten Morgen verbringe ich im Gewerkschaftshaus. Ich fühle mich eingesperrt in dieser kleinen Stadt, in der keine Zeitungen ankommen und aus der kaum Nachrichten nach außen dringen. Jeder kennt hier jeden und ist auch noch miteinander verwandt. Der schmale Junge, der den Laster gestohlen haben soll und noch nicht einmal eine Schramme vorweisen kann, ist der Neffe des Polizisten in Osmarinos Haus, der immer sagt, ich will mich da raushalten. Die 16-Jährige, die allabendlich mit einem der anderen Polizisten im Haus schmust, entpuppt sich als Mata Hari von Brasileia. Sie ist gleichzeitig die Geliebte des so gefürchteten Pistolero Chilinho Alves. Vor Gericht liegen schon lange Mordanklagen gegen Mitglieder der Familie Alves vor. Aber wenn die Justiz von Acre ihr bisheriges Tempo beibehält, dauert es noch 42 Jahre, bis alle in diesem Bundesstaat vorliegenden Fälle bearbeitet sind. Gesetzt den Fall, es komme kein neuer hinzu. Den Haftbefehl gegen Darlie und Alvarino Alves aus dem Nachbarstadt Pará hatte der Polizeichef von Acre so lange wie möglich zurückgehalten. Erst auf richterliche Anordnung machten sich die Polizisten auf den Weg. Zu spät. Sie hatten sich wohl vorher angemeldet. An einer Straßenecke esse ich Takaka. Das soll das Beste nach einem Kater sein. In einer Kokosnussschüssel schwimmen pfefferminzartige Blätter auf einer zähen Flüssigkeit aus Maniok. Dazu kommt reichlich Chilisauce und eine Handvoll getrockneter Krabben. Ich treffe Isamar Mendes, eine Schönheit von 24 Jahren. Als Kind hat ihr Chico Mendes in Seringal Lesen und Schreiben beigebracht. Im Alter von 15 Jahren kam sie als seine Frau in die Stadt. An seinen Kämpfen durfte sie nicht teilnehmen. Ihre Rolle war auf das Hausfrauen- und Mutterdasein beschränkt. Aber normal war ihr Leben trotzdem nicht. Eu, sinceramente, vivia um ano que não tinha prazer na minha vida, porque era um ano que eu Ein ganzes Jahr hatte ich keine Ruhe. Denn es vergingen keine zwei Tage, ohne dass ich vor meiner Haustür nicht 15 bis 20 schwer bewaffnete Pistolieros sah, die dort ihre Runden drehten. Wenn sie mich sahen, zogen sie demonstrativ die Hemden hoch, damit ich auch alle ihre Waffen sehen konnte. Quantas vezes eu liguei apavorada pro CPA, me encontrava sozinha em casa, ligava começando pelo Ich rief oft völlig verzweifelt im Gewerkschaftshaus an. Helft mir, sie werden mein Haus stürmen und mich und meine Kinder töten. Wenn Chico von einer Reise zurückkam und todmüde einschlief, blieb ich oft auf, weil ich Angst hatte, sie könnten versuchen hereinzukommen. Ich sah, wie sie versuchten, von außen Türen und Fenster zu öffnen. Manchmal sah ich noch ihre Schatten. Como que tivesse dizendo assim, vem por ali que tu pega ele. Sie töteten Chico am 22. Dezember. Am 20. war ich allein zu Hause, als gegen 2 Uhr Darcy und Olosi an unserem Gartentor anhielten und auf einen Punkt zeigten, der hinter unserem Bad lag, wie um zu zeigen, da werden wir ihn kriegen. Am 22. schossen sie genau von der Stelle aus, auf die sie 2 Tage vorher gezeigt hatten. An diesem Tag sagte Chico, er ginge nicht arbeiten und spielte mit den Kindern. Es war wirklich wie ein Abschied nehmen. Später besuchte er seinen Bruder im Krankenhaus und sagte zu einer der Schwestern, vor dem 30. bin ich tot. Aber Chico, sagte die, heute ist schon der 22., warum schützt du dich nicht? Er sagte, entweder mache ich mit ihnen Schluss oder sie mit mir. Ich bin kein Feigling. Ich werde meinen Kampf nicht aufgeben. Dazu bin ich zu sehr Mann. Ich não vou correr da minha luta. Eu sou muito homem. Quando ele chegou em casa, ele convidou os dois policiais. Er kam nach Hause und lud die zwei Polizisten, die mit seinem Schutz beauftragt waren, zum Dominospiel ein. Dann wollte er duschen und fragte mich noch, ob er eines der neuen Handtücher benutzen könnte und ging ins Bad. In dem Moment hörte ich die Schüsse. Ich sprang auf und sah, wie die beiden Polizisten aus dem Fenster an der Vorderfront kletterten und wegrannten. Sie flohen. Im Flur sah ich Chico auf mich zukommen. Er war schon ganz rot vor Blut. Als er hinfiel, klammerte sich Eleni, unsere kleine Tochter, an ihn. Auch sie war mit Blut bedeckt. Ich lief auf die Straße, um Hilfe zu schreien. Die Polizeistation ist keine 100 Meter entfernt. Als ich dort ankam, sahen die zwei diensthabenden Polizisten noch nicht einmal auf. Alle hatten gewusst, dass sie ihn an diesem Tag umbringen würden. Companheiro, quero lembrar o grande acontecido. Tombara o Chico Mendes, o seu humilde querido. No ar que foi o primeiro, conhecido no mundo inteiro. Mas quem tirou sua vida, o assassino e desordeiro. Mas quem tirou sua vida, o assassino e desordeiro. Atento e vi acimado. Pelo fazendeiro era ameaçado, falava com a polícia, deixa não ia registrado. Quando se fala de fazendeiro, fica todo mundo calado, mas tanto seu soldado, como também o delegado. Die Reporter der Zeitung von Rio Branco erreichten den Tatort im neuen Dschungelrekord. Noch dazu mit kaltem Motor. Aber vielleicht waren sie auch am 17. Dezember unter den Gästen des Spielcasinos von Rio Branco, als dort Pistoleros und Fazendeiros verkündeten, in 5 Tagen würde Chico Mendes sterben. Ein Stoff für einen Hollywood-Film. Die ersten Filmproduzenten waren auch bald da, mit millionenschweren Kontrakten unter dem Arm. Pistoleiro tirou com eu e disse esse não tem mais jeito. Daquela hora em diante não teve mais alegria. A floresta também chorava naquele triste no dia. Chorava de tristeza em ter perdido o seu guia. Porque este comendo era quem... Am Donnerstag tagt das Gericht in Brasilea im Fall Chico Mendes. Der Gerichtssaal ist überfüllt. Die 3 Polizisten setzen sich vor Osmarino, als müssten sie ihn mit ihren Körpern vor allem vor dem Richter schützen. 30 Gewerkschafter sind aus Chapuri gekommen. Sousa, Chicos Bruder, ist auch dabei. Das Verfahren schleppt sich hin. Darcy Alves hat inzwischen sein Geständnis widerrufen. Nun sollen ihm seine Verwandten und Freunde ein Alibi für die Tatzeit liefern. Mein Mikrofon liegt versteckt in der Tasche. Der Richter? Donna Silda, Sie sind die Schwester von Dalí Alves. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie sagen, Darcy kam zwischen 1 und 2. Wann ging er weg? Donna Silda, das weiß ich nicht. Der Richter? Wann gingen Sie denn schlafen? Donna Silda? Die Uhrzeit weiß ich nicht. Der Richter? Trug er eine Waffe, als er kam? Donna Silda? Das weiß ich nicht. Der Richter? Kam er zu Fuß, zu Pferd, mit dem Fahrrad? Donna Silda? Er kam zu Fuß zur Haustür rein. Wie er da hingekommen ist, weiß ich nicht. Auch das Gedächtnis der anderen Zeugen ist sehr schwach. Plötzlich zuckt Osmarino an meiner Seite zusammen. Er murmelt etwas, aber nur langsam begreife ich. Soeben hat Chilinho Alves als Besucher den Gerichtssaal betreten. 5 stadtbekannte Pistoleros hat er mitgebracht. Eine Machtdemonstration. Die Leute sagen, er ist wie Billy the Kid. Osmarinos Hände zittern. Chilinho plaudert freundlich mit den Wachen. Ich zücke meine einzige Waffe, den Fotoapparat, und fotografiere ihn, wie er dasteht mit seinem selbstbewussten Grinsen. Er versucht, der Kamera auszuweichen. Dann verlässt er sichtbar wütend den Gerichtssaal. Stattdessen habe ich nun die Wachen auf dem Hals. Auf dem Platz vor dem Gericht wird dem Seringueiro Amarillo eine Waffe angeboten. Ein Polizist, er wird Indio genannt, er kam auf mich zu und fragte mich, warum wir uns nicht Alvarino Alves schnappen. Warum wir nicht die ganze Familie abknallen. Ich antwortete, wir sind keine Banditen. Er sagte, wir seien Feiglinge. Die Leute aus Chapuri würden sich schon zusammentun und dass es nicht nötig sei, Angst zu haben. Er fragte, ob wir nicht wissen, wo sich Alvarino verstecke. Wir sollten ihn doch einfach verschwinden lassen. Die Luft ist zum Schneiden dick. Erst abends um 7 wird die Gerichtsverhandlung vertagt. Zusammen mit den Leuten aus Chapuri fahren wir zu Osmarinos Haus. Dort warten schon 10 bis an die Zähne bewaffnete Polizisten aus Chapuri. Sie sollen den Laster der Gewerkschaft durch den Wald eskortieren. Hat die Polizei von Chapuri einen Tipp bekommen? Was weiß sie? Während wir uns noch alle aus den Töpfen mit Bohnen und Reis bedienen, wird die Eskorte wegen eines dringenden Einsatzes in Brasilea abberufen. Die jungen Leute aus Chapuri machen sich trotzdem auf die nächtliche Fahrt durch den Wald. Das flaue Gefühl in meinem Magen verstärkt sich. Das Haus ist auffallend leer. Wo sind unsere Polizisten? 2, erfahre ich, haben sich heute krank gemeldet. Ein weiterer ist tanzen gegangen. Es riecht nach Falle. Os segurança estão adoecendo, sabe, com medo em muitos momentos. Die Polizisten haben selber Angst. Am liebsten würden sie ausgewechselt werden. Ihre Waffen könnten im Ernstfall nicht funktionieren. 3 oder 4 Mal haben wir sie schon bei Tests ausprobiert und sie haben oft versagt. Romão ruft den jungen Kriminalkommissar an, der uns gestern versicherte, auch er könne viel zur Lösung des Falles Chico Mendes beitragen, aber er hätte schließlich Frau und Kinder. Der Kommissar versucht, mich zu beruhigen. Ja, es gäbe auffallend viele Pistoleros in der Stadt, aber sie hätten alles unter Kontrolle. Eine Viertelstunde später ist die Telefonleitung tot. Osmarino meint ganz ruhig, wenn sie anfangen zu schießen, muss man sich auf den Boden werfen und Ruhe bewahren. Aber bei den dünnen Holzwänden reichen auch 2 Molotow-Cocktails. Ich habe Angst. Ein Lastwagen kommt die Straße entlang und hält 50 Meter vor dem Haus. Nachts herrscht hier kein Verkehr. Es ist eine Sackgasse. Osmarino fängt an, das Haus zu kehren. Immer wieder. Dann ist noch ein Lastwagen zu hören. Um 1 Uhr nachts klopft es an der Tür. Der Kommissar erscheint mit 4 Männern seines Vertrauens. Zuvor hat er die Eskorte aus Chapuri, die mit dringendem Einsatzbefehl aus Brasilea von ihrem Auftrag abgelöst worden war, im Quartier angetroffen. Die Männer waren ganz einfach schlafen geschickt worden. Das hat auch ihn nachdenklich gestimmt. Demonstrativ stehen den Rest der Nacht 4 neue Polizisten vor dem Hauswache. Ich will raus hier. Alle 5 Minuten schaue ich auf die Uhr. Ich bete, dass es endlich hell wird. Dann ist es morgen. Das Telefon funktioniert plötzlich wieder. Mein erstes Weltgehirn meldet sich. Ich beschließe, mit harten Dollars ein kleines Buschflugzeug für die Strecke Brasilea-Rio Branco zu chartern. Geralmente as pessoas que vêm de fora, quando chega, es ist immer das Gleiche, wenn Leute von außerhalb kommen. Wir sind hier schon daran gewöhnt, Morde zu sehen, Schüsse zu hören, verfolgt zu werden und all diese Sachen. Man sagt, wir hätten uns zu einem gewissen Grad daran gewöhnt. Für mich war das jetzt nur eine Woche mehr. Die Leute kommen für 1 oder 2 Wochen und haben dann nur noch im Sinn, lebend wieder rauszukommen. Wir leben hier die ganze Zeit über. Wir haben keine andere Wahl. Bis jetzt ist noch kein einziger am Leben geblieben. Um 14.30 Uhr landet das Flugzeug auf dem nahegelegenen Fußballfeld. Der Kommissar gibt uns auf der Landepiste Deckung. Wir fliegen nach Rio Branco. Osmarino, Romão, Adilia, ein Polizist und ich. Romão und ich nehmen ein Zimmer im teuersten Hotel von Rio Branco. Ein weiches Bett, Aircondition, eine Minibar. Ich schlafe 20 Stunden durch. Osmarino wohnt bei Freunden. Er hat eine Einladung zu mehreren Podiumsdiskussionen in Sao Paulo und Rio de Janeiro in der Tasche. Wir wollen ihn so weit weg wie möglich von Brasileia sehen. Montagmorgen. Als erstes bitte ich den Minister für die öffentliche Sicherheit von Acre um ein Interview. Lurival Marques de Oliveira, ein robuster Mann von 55 Jahren, bietet mir erst einmal einen Whisky an. Eu tenho todo o Brasil para responder. Eu tenho cartas aqui da Áustria. Ganz Brasilien. Alle Botschafter habe ich auf dem Hals. Briefe aus aller Welt soll ich beantworten, in denen man mir Fragen über die Sicherheit hier stellt. Wenn Sie sagen, dass Chico Mendes ja schon mehrere Attentatsversuche hinter sich hatte und man ihn hätte besser schützen können, kann ich nur auf den Mord an John F. Kennedy verweisen. Der war trotz aller Sicherheit tot. Und Reagan hat man auch getroffen. Die Polizisten sind gut bewaffnet. Eine 38er ist das Beste. Ich kann Ihnen meine zeigen. Die trifft. Die ist gut. Die chega, viu? Eles são bem armados. Um 11 Uhr dann eine Audienz beim Gouverneur. Ein Regierungspalast im Kolonialstil, mitten im Stadtzentrum. Flaviano Mello ist ein Mann der örtlichen Oligarchie. Die Familie teilt sich die Aufgaben. Er ist Gouverneur, die Schwester leitet das Landwirtschaftsministerium, der Bruder vertritt als Bundesabgeordneter die Interessen in der Hauptstadt Brasilia. Noch gestern ist Flaviano Mello selbst in Brasilia gewesen. Persönlich hat er sich bei Staatspräsident Sarney um die Freigabe der in diesem Jahr vorgesehenen Abholzungen in Acre bemüht. Der frisch gebackene Umweltminister Mesquita hatte sie im letzten Monat einfach für illegal erklärt und verboten. Das ist in der Geschichte von Acre noch nie vorgekommen. Die Gesetze, nach denen in Gebieten mit schützenswertem Baumbestand, Kautschuk- und Paranussbäume gehören dazu, kein Holz geschlagen werden darf, hat es schließlich schon lange gegeben. Aber es hat auch immer ordentlich gestempelte Dokumente gegeben, in denen die Landflächen als frei von Indianern, Seringueros und schützenswerten Bäumen ausgewiesen wurden. Flaviano Mello ist ein Mann seiner Zeit. Schließlich hat erst der Tod von Chico Mendes das Hinterland Acre ins Licht der Weltöffentlichkeit gerückt. Todos nós lamentamos a morte de Chico Mendes, eu particularmente, porque aqui mesmo nessa mesa foi. Wir sind alle sehr traurig über den Tod von Chico Mendes. Ich persönlich ganz besonders. An diesem Tisch dort drüben haben wir immer zusammen gesessen. Dort habe ich oft mit ihm geredet. Der Staat Acre erstellt gerade einen ökologisch-landwirtschaftlichen Zonenplan. Wir werden die waldwirtschaftlichen Produkte nutzen. Das ist die einzige Möglichkeit für den Staat Acre. Qual seria o futuro econômico do Estado do Acre para os próximos anos? Waldwirtschaftliche Produkte. Meinen Sie damit etwa Holz? Evidente que se você tem planos de manejo, a madeira. Es ist natürlich klar, dass es sich dabei vor allem um Holz handelt. Denn die Bäume sterben sowieso irgendwann. Wenn man die nicht ausbeutet, gehen die zugrunde. Wird es in diesem Jahr in Acre neue Waldbrände geben? Mit Waldbränden roden die Bauern in Acre ihr Land. Das ist die althergebrachte Methode. Und wenn Sie überlegen, dass wir heute 10.000 kleine Familien hier haben, die vom Anbau leben, dann kann die Regierung unmöglich verhindern, dass abgebrannt wird. Die Berichte über die Gewalttätigkeit in der Region hält er für schlichtweg übertrieben. Neulich suchte mich ein Priester auf, um ein Attentat auf das Haus der Ordensschwestern in Chapuri anzuzeigen. Das war einfach erfunden. Wie halten Sie es mit dem Fall Osmarino? Há um caso específico agora, onde uma liderança tem procurado colocar. Nun, da haben wir einen speziellen Fall, wo jemand jeden Moment von einem Attentat spricht, um eine Wahl zu gewinnen. Erst neulich gab es in Brasilia angeblich Schüsse auf sein Haus. Aber Sie wissen doch, Seringueros benutzen ihre Waffen, um zu jagen. Dann ballern sie halt mal los. Die Regierung versucht ihm jedenfalls, genauso wie bei Chico Mendes, einen Mindestschutz zu geben. Als ich mich höflich verabschiede, habe ich Elsa Mar Mendes Worte im Ohr. Eu tenho certeza que passa por uma discussão, passa pelo governador, passa pelo secretário de segurança. Eles são sabedor da morte dessas pessoas, porque o Chico também, quando denunciava... Ich bin mir sicher, dass nichts ohne das Wissen des Gouverneurs und des Ministers für öffentliche Sicherheit geschah. Als Chico in der Öffentlichkeit erklärte, dass er bedroht sei und sterben würde, sagte der Gouverneur, Chico Mendes brauche doch nur Schlagzeilen. Er wolle sich zum Opfer machen. Er erzähle nur Lügen. Wir treffen uns am Flughafen. Osmarino fliegt nach Sao Paulo, Omar und ich zurück nach Rio de Janeiro. Als ich Osmarino von meinem Interview mit dem Gouverneur berichte, wird er wütend. Die Regierung hatte diesem Jahr 31 Abholzungsgenehmigungen nur für die Region von Rio Branco ausgestellt. Das sind über 8 Millionen Hektar Wald. Das bedeutet, dass wenigstens 200 bis 300 Familien den Wald verlassen. Und dann wird es einen Gewerkschaftsführer aus der Region geben, der sich gegen diese Ausweisung dieser 200 bis 300 Familien stellen wird. Und dann wird ein Fazendero den Tod dieses Gewerkschaftsführers in Auftrag geben. Und die Regierung schickt den Fazenderos auch noch Polizisten zu Hilfe, um das Abholzen zu sichern. Die Regierung scheint diese Fiesta des Todes zu gefallen, denn jede Region, die abgeholzt wird, bedeutet neue Morde. Der Gouverneur ist eine der Personen, die über meinen Tod oder den von Gomesindo oder der anderen begeistert wäre. Chico foi morto por quê? Porque ele se transformou de fato. Chico musste sterben, weil er in dem Moment, in dem er mit der Weltbank, der UNO, den Repräsentanten der Finanzwelt, die Zukunft von Acre diskutierte, de facto der Gouverneur dieses Staates wurde. Und der amtierende Gouverneur ließ sich zu einfach an die Wand gedrückt zu werden. Isso não podia ser admitido pelo governador. Agora, eu, por exemplo, jamais quero ser herói. Ich will kein Held sein. Herói morto. Schon gar kein Toter. Nachtrag. Eine Woche bevor Osmarino Amancio Rodriguez zum neuen Gewerkschaftspräsidenten von Brasilia gewählt wurde, erlitt er erneut einen Autounfall. Zwei Räder des Wagens lösten sich gleichzeitig. Nach zweitägigem Koma blieb ihm nur ein komplizierter Schulterbruch zurück. Claviano Mello kam nach Gesprächen mit amerikanischen Kreditgebern mit vollen Koffern zurück. Jetzt fließen die Gelder wieder. Auch die Straße DR364, deren Ausbau Chico Mendes verhindert hatte, soll nun endlich gebaut werden. Der Mordprozess Chico Mendes wurde aufs nächste Jahr vertagt. Este programa foi produzido por Mama Terra, Realização de Sonhos Ilimitados. Contate-se conosco através da página na internet www.mamaterra.de. Até a próxima. Das war Radio Mama Terra. Mehr Infos über uns und Brasilien hier in Hamburg gibt es unter www.mamaterra.de. Bis zum nächsten Mal. Uma viagem no Acre, no coração do Amazonas, realizada por Nina Helenkempa e Marcos Romão.